Am Anfang war der Schrei. Im Dschungel der Ausstellung empfängt uns Tarzan alias Johnny Weissmüller mit seiner Stimmbandorgie aus dem Urwald, Kurator Roger Boulet. C'est Weissmüller qui en a été le meilleur interprète. Weissmüller war der beste Interpret. In den Stummfilmen vor Weissmüller sehen Sie, wie die Schauspieler große Gesten machen, um zu zeigen, dass sie sehr laut schreien. Aber es gibt natürlich keinen Ton. Kurz vor Weissmüller hatte man sogar einen Opernsänger mit dem Tarzan-Schrei beauftragt. Das ist also keine Erfindung Weissmüllers. Aber das mit dem Opernsänger hat offenbar nicht sehr gut funktioniert und so wurde es wieder fallen gelassen. Ça n'a pas très très bien marché. On a laissé tomber. Die Ausstellung führt uns in eine riesige Comiclandschaft mit Ton- und Filmblasen. Wir hangeln uns anhand monumentaler Tarzan-Szenen durch die Dschungelkulisse. Originalzeichnungen und Filmausschnitte bevölkern die Wände. Urwaldsound strömt aus den Lautsprechern. Ein Ölgemälde von Toussaint Dubreuil aus dem 16. Jahrhundert, der junge Herkules lernt Bogenschießen, erinnert daran, wie tief die Wurzeln der Tarzan-Legende reichen. Für den Ethnologen Pascal Diby ist Tarzan kein Affenmensch, sondern vor allem eine Fragestellung. Burroughs a été très frappé par cette question de l'aller-retour. Der Autor Burroughs hat sich stark mit diesem Leben zwischen den Welten beschäftigt, zwischen der Wildnis und der zeitgenössischen Welt der Menschen. Burroughs war beeinflusst vom Dschungelbuchautor Kipling, von Darwins Theorien, aber auch von der Sage von Romulus und Remus, den Gründern der Stadt Rom, die von einer Wölfin aufgezogen worden waren. Er hatte auch von einer Geschichte aus Chicago gehört, von einem Jungen, der aus Afrika wiederkam und erzählte, mit Affen gelebt zu haben. All diese Legenden hat er hergenommen und eine eigene erfunden. Im Jahr 1912 erfand Edgar Rice Burroughs den Mythos. 1914 veröffentlichte er den Klassiker Tarzan bei den Affen und verkaufte insgesamt über 15 Millionen Tarzan-Bücher. Burroughs erzählt die Geschichte eines Kindes, das von einer Gruppe Affen aufgezogen und Tarzan genannt wird, was in der von Burroughs erfundenen Affensprache weiße Haut bedeutet. Bis 1940 hat er 26 Tarzan-Werke geschrieben. Tarzan durchschreitet die Epochen, die Zeiten, ist bei den Kreuzrittern, bei den Gladiatoren, in der Prähistorie, in Ägypten, in unbekannten Königreichen. Tarzan ist eine reine Erfindung. Reinste Erfindung, die vielen zu weit ging, etwa 1934. Damals tauchte Tarzan in erotischen Gewässern. Jane O'Sullivan spielte als Jane eine splitternackte Unterwasserszene, die wir in der Ausstellung genießen dürfen, die aber ansonsten jahrzehntelang hinter Verschluss blieb, berichtet Roger Boulet. Cette séquence n'a jamais été montrée dans les salles, hein, au moment. Diese Szene ist nie in einem Kinosaal gezeigt worden. In den USA gab es beim Start der Tarzan-Filme enorm viel Zensur. In Frankreich waren die Tarzan-Comics 10 Jahre lang verboten, zwischen 1953 und 65. Es ging nicht nur um die Nacktheit. Andere Vorwürfe lauteten: Tarzan ist ein Faulpelz, der nichts macht und zu nichts taugt. Mit einer Moral der Gewalt, die nicht weiter reicht als der Dschungel. La morale de la brousse et de la violence, il y a plusieurs autres thèmes autour. In Deutschland wurde 1954 ein Tarzan-Comic von der neu gegründeten Bundesprüfstelle als erstes jugendgefährdendes Werk eingestuft. Zuvor hatten bereits die Nazis die Tarzan-Filme verboten, aus Gründen des Tierschutzes und, so das Zensurgutachten der NSDAP, weil der Film geeignet sei, das Rassenempfinden zu verletzen. Während bei King Kong die Angst vor dem Anderssein dominiert, verkörpert Tarzan einen Helden ohne Hass und ohne Grenzen. Tarzan steht eher für eine Vermischung der Kulturen und Völker. Tarzan verkörpert vor allem die ununterbrochene Linie zwischen Natur und Kultur. Es gibt keinen Bruch, er ist der lebende Beweis dafür. Ein vornehmer Lord in der Stadt und ein schrecklicher Jäger im Dschungel. Tarzan brachte nicht nur ältere Generationen zum Träumen, sondern hat bis heute das Zeug zum Superstar. In der Ausstellung sehen wir Tarzans Urwaldwelt als Plüschtieruniversum, als Kinderspielzeug in Fastfood-Restaurants, ausgestopfte Tiere als Dekor. Die Werbung hat den Zivilisationsflüchtling längst als verkaufsfördernd erkannt und lässt ihn Espresso schlürfen und als Parfüm an unsere Instinkte appellieren. Vor allem aber ist Tarzan für Kurator Roger Boulet wie geschaffen als Retter im Kampf gegen Wirtschaftskrise und Klimakatastrophe. Tarzan als Öko-Ikone. Einige sind bereits dabei, Tarzan zu recyceln. Eine Umweltstiftung hat Tarzan als Helden gegen die Abholzung des Regenwaldes eingesetzt. Ich denke, Tarzan hat auf diesem Gebiet eine große Zukunft vor sich. Ich glaube, er hat viel Zukunft in diesem Gebiet.